1. Die gesamte Gemeinschaft erhob ein lautes Klagen und das Volk weinte die ganze Nacht hindurch. 2. All Israeliten murten gegen Mose und Aaron, wobei die gesamte Gemeinde ihnen vorwarf, es wäre besser gewesen, sie wären in Ägypten oder in der Wüste gestorben. 3. Sie fragten, warum Jahwe sie in dieses Land führen will, ne damit sie durch das Schwert fielen und ihre Frauen so keine zur Beut der Feinde wurden, sie schlugen vor, nach Ägypten zurück zu kehren. 4. Daraufhin sagten sie zueinander, lasst uns einen Anführer wählen und nach Ägypten zurückkehren. 5. Angesichts dieser Rebellion fielen Mose und Aaron vor der gesamten Versammelten Gemeinde der Israeliten auf ihr Angesicht. 6. Josua, der Sohn Nuns, und Caleb, der Sohn Jephuns, die ebenfalls das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider als Zeichen ihrer Bestürzung. 7. Sie erklärten der gesamten Gemeinde der Israeliten, das Land, das wir erkundet haben, ist ein außerordentlich gutes Land. 8. Wenn Jahwe uns wohlgesinnt ist, wird uns in dieses Land führen und es uns geben, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. 9. Emportuk ne nicht gegen Jahwe und fürchtetuk nicht vor den Bewohnern des Lands, denn wir werden sie besiegen. A Schutz ist von ihnen gewichen, waren Jahwe mit uns ist, fürchtet sie daher nicht. 10. Als die gesamte Gemeinde kurz davor stand, sie zu steinigen, erschien die Herrlichkeit Jahwes vor allen Israeliten im Offenbarungszelt. 11. Jahwe fragte Mose, Wie lange noch wird dieses Volk mir verachten und mir nicht glauben, obwohl ich so viel Zeichen unter ihnen gewirkt habe. 12. Ich wird sie mit eine Pest schlagen und sie vernichten, dich aber wird ich samstamvater eins Volks Mädchen, das größer und zahlreicher ist als sie auch 13. Mose erwidet Jahwe, die Ägypter werden davon erfahren, denn du hast dieses Volk mit deine großen Macht aus ihrer Mitte geführt. 14. Sie werden es den Bewohnern dieses Lands erzählen, die bereits gehört haben, dass du, Jahwe, mitten unter diesem Volk bist, der sich ihnen persönlich offenbart hat, dessen Wolk über ihnen steht und der Sie tagsüber in einer Wolkensohl so nackt in einer Fürsohl führt. 15. Wenn du dieses Volk nun wie einen Mann totest, werden die Volker, die von dir gehört haben. Sagen 16. Jahwe war nicht fahrig, dieses Volk in das Land zu bringen, das ihnen zugeschworen hat, die Schalb hatte sie in der Wüste getötet. 17. Moge sich doch nun den Markt, Herr, als großer Weisen, why du es verheißenest, als du sagtest. 18. Jahwe ist geduldig im Zorn und Reihen Nade, vergibt Missetat und Übertretung, lasst jedoch nichts angestraft, sondern andet die Schuld der Vater und den Kindern bis ins Dritte und Vierte Glied. 19. Vergib doch die Missetat dieses Volks aufgrund deiner großen Nade, so why du diesem Volk von Ägypten bis Hut verge benest. 20. Jahwe antwortet eich vergib, why du es betenest. 21. Doch so war ich lebe und so guis die gans ad avon der Herrlichkeit Jahwe's erfüllt werden soll. 22. So guis soll len all jean manner, die main Herrlichkeit und alzachen, die ich in Ägypten und in der Wüste gewirkt habe, gesehen und mich denig zenmal auf die Probe gestellt und mir angehorsam gusen sind. 23. Das Land nicht sehen, das ich erren vatten zud schworen habe. Keen von denen, die mir verachtet haben, word es sehen. 24. Meinen Diener Caleb Jedok, der einen anderen Geist gesät und mir wollen gehorsam erwiesen hat, word ich in das Land bringen, in das gegangen ist, und sein nach kommen werden es in Besitz nehmen. 25. Die Amalekiter und Kananiter wohnen in der Ebin. Kurt Morgan M. und sieht in die Wust in Richtung des Schilfmeers. 26. Jahwe sprach ernut zu Mose und Aaron. 27. Wie lange noch wird dies Bos Gemeinde gegen mich murren? Ich habe das Murren der Israeliten, das sie gegen mich erhoben haben, gehort. 28. Sage ihnen, so war ich lebe, sprich Jahwe. Genauso, wie es Lord vor mir ausgesprochen hat, wird ich mit euch verfahren. 29. in dieser Wu Solenur Liebefallen und Zwar all, die gemustet werden, die gesamte Zahl der, die zwanzig Jahr und Alter sind und gegen mich gemert haben 30. Kina von Uke word in das Land kommen, das ich uke durch einen Eid als Wohnsitz Zugsichit habe, außer Caleb, der Sohn Jeffans, und Joa, der Sohn Nuns 31. Your kleinen kinder Jedok, von denen sagtet, SIE werden ein Butte der Feinde werden, word ich hinnenbringen, damit SIE das Land kennenlernen, das verrachtet hat 32. Your eigenen Leiber aber sollen in dieser Wu sterben 33. Your son solen wirzig jarlang in der Wustals herten leben und so your untrue bussen, bis der letzt von uke in der Wust gestorben ist 34. Entsprechen den wirzig tagen, in denen das Land erkundet hat, wo bei jedetag einem jar entspricht, solter wirzig jarlang your should bussen, damit erkennt, was es bedutet, when ich mein unterstutzing NC 35. ICH, Jawe, habis gesprochen, warlich, so word ich mit dieser gesamten bosen gemin verfahren, die sich gegen mich verschworen hat, in dieser wu solen sie vernichtet werden und dort sterben 36. Die Manner Jedok, die Mose okunding des Lands ausgesandt hatten die nach ihre Rucke die gesamte gemin zum Meeren gegen in angestiftet hatten, in dem sie negativ berichtet über das Land verbreiteten 37. Dies Manner, die solche negativen Bericht über das Land verbreitet hatten, starben dort vor Jahwe einen plötzlichen Tod. 38. Ner Joa, der Sohn Nuns, und Caleb, der Sohn Jeffans, blieben von den Mannen, dieser Okunding des Lands ausgesandt werden waren Leben. 39. Als Mos dies wird allen Israeliten überbracht, wird das Volk zutiefst betrübt. 40. Nächsten Morgen zogen sie früh auf die Hohe des Gebirges und erklarten, was sind Beret, in das Gebiet hinauf zu sehen, von dem Jahwe gesprochen hat, denn wir haben gesündigt. 41. Mose erwidert Jedok, warum wollte den Befehl Jahwes übertreten? Das Wort nicht erfolgreich sein. 42. Sieht nicht hinauf, denn Jahwe ist nicht unter euch, sonst werdet ihr von euren Feinden geschlagen und muss fliehen. 43. Den die Amalekiter und Kananiter erwarten uke dort, und erwerdet durch das Schwert fallen. Da uke von Jahwe abgeundet hat, word Jahwe nicht mit uke sein. 44. Sie blieben Jedok hartnackig bei ihrem Vorhaben, auf die Hohe des Gebirges zu sehen, die laid mit dem Geset Jahwes und Mos verließen das Lager Jedok nicht. 45. Daraufhin kamen die Amalekiter und Kananiter, die auf diesem Gebirge wohnten, Herab, besiegten sie und zerstruten sie bis nach Homer,